ich dir an deinem Munde, die gehörte zu mir. Du sprachst von Liebe, ich sah dich an. Du sagtest ewig und wir glaubten daran, dass uns das Leben so viel Schönes wird geben. Wollten alleinen schweben und ganz selig sein, nur zu zweit. Die eine Stunde, die dank ich dir an deinem Munde, die gehörte nur mir.